Alfred Schmidt wird den Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr so bekannt sein, obwohl er erst 2012 im Oktober gestorben ist, leider. Seine letzte Vorlesung über eine Einführung in die Geschichte der Philosophie behandelt immer noch die Themen, die er, als er seine Doktorarbeit schrieb, behandelte, nämlich den Materialismus und Idealismus. Da kann man also daran sehen, dass so mancher sein Leben lang sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem er begonnen hatte. Der Erstauflage war noch eine Vorbemerkung von Max Horkheimer und Adorno vorangestellt, aus der ich doch noch einmal etwas vortragen muss, weil diese Bücher sind wahrscheinlich jetzt nur noch gebraucht oder antiquarisch zu haben. Alfred Schmidts Arbeit gibt sich als ein Stück Marx-Philologie. Aus den verschiedenen Lebensperioden des Autors des Kapitals werden die Stellen aufgesucht und interpretiert, die sich auf den Begriff Natur beziehen. Soweit wir sehen können, gab es bisher keine gründliche, dem Stand der Problematik angemessene Darstellung des Naturbegriffs bei Marx. Um sie zu leisten, war es aber nicht genug, die Stellen zu sammeln, in denen von Natur gesprochen wird. Auch wo Natur nicht Thema ist, in den Theorien über Arbeit, Wert und Ware, sind Konzeptionen von Natur impliziert. Deshalb werden durch die verantwortliche Darstellung des Naturbegriffs auch andere Partien der Theorie erhellt. Die Version etwa, dass zwischen idealistischer und materialistischer Dialektik ein radikaler Gegensatz bestehe, wird von Schmidt zurechtgerückt und damit auch das oft zitierte Marx'sche Wort, dass sein Verfahren mit der Dialektik bloß kokettiere. Mit dem vulgärmaterialistischen verschwindet auch das pragmatistische Missverständnis der Marx'schen Lehre. So wenig wie ein anderer Philosoph hat Marx je gefordert, dass die Gestalt des Gedankens der Praxis sich anmessen solle, auf Kosten der Wahrheit nach praktischen Erfordernissen zuzuschneiden sei. Über Gelehrte, die einen praktischen Thema probandum, irgendeinen Effekt zuliebe, von ihrer Erkenntnis etwas sich abhandeln lassen, hat Marx verächtlich geredet. Er hat sie Lumpen genannt. Politische Marx-Studien pflegen im Osten der inneren Gleichschaltung, der Ausrichtung der Jugend, der Mission in fremden Ländern zu dienen, die der Kolonisation den Weg bereitet. Im Westen nicht selten der Defensive gegen das neue, aggressive Evangelium. Allzu oft wirkt äußere Rücksicht selbst im Westen auf die Behandlung des Themas, ja darauf zurück, dass man sich überhaupt mit ihm beschäftigt. Durch die bescheidene philologische Fragestellung hat Schmidt solche Versuchung sich entzogen. Mit der Entfaltung des zentralen Begriffs, den die Arbeit zum Gegenstand hat, treten andere als die traditionellen Konsequenzen hervor. Das legitimiert die Veröffentlichung der als Dissertation entstandenen Arbeit in unserer Reihe. Soweit zur Einstimmung, in welcher Zeit das überhaupt geschrieben worden ist. Ich hätte da noch andere Sachen hinzufügen, aber das will ich jetzt wegen der Zeit nicht noch machen. Die Überlegungen der Frankfurter kritischen Theorie in den frühen 60er Jahren kreisten um einen Materialismus der zweiten Natur. Alfred Schmidts Dissertation suchte die kritische Theorie nicht bloß interpretierend, sondern durch einen erneuten Rekurs auf Marx weiterzuführen. Und hierbei die Kritik auf Engels zurückgehende Varianten der Marx-Interpretation, die zu einer Trennung von historischem und dialektischem Materialismus und der Vorordnung eines naturalistisch-ontologischen Materialismus vor dem historischen führte, zu konkretisieren. Die alten Materialisten hätten zwar in der Sache, aber nicht in der Form recht gehabt. Andersherum der Idealismus. Auf einer Tagung zum 100. Geburtstag von Lenin sagte Schmidt in der Diskussion, es gibt in der idealistischen Philosophie Fragestellungen, die mit der idealistischen Form, in der sie vorgetragen werden, nicht abgetan sind. Der deutsche Idealismus von Kant bis Hegel, an den Marx bewusst angeknüpft hat, zeigt, dass die uns umgebende Welt keine bloß an sich seiende, sondern ebenso sehr eine für und durch uns seiende Realität ist. Freilich hat der Idealismus diese Abhängigkeit des Objektiven von Subjektiven, indem er sie aussprach, zugleich mystifiziert. Und zwar deshalb, weil er die subjektive Konstitution dessen, was wir Erfahrungs- und Denkwelt nennen, radikal entstofflichte und dadurch die Sache verdunkelte. Alfred Schmidt wird bis zum Lebensende das Verhältnis von Materialismus und Idealismus in vielen Büchern und Aufsätzen, aber auch in seinen Vorlesungen thematisieren. Seine letzte Vorlesung, die er nicht ganz abschließen konnte und eigentlich im nachfolgenden Semester noch vollenden wollte, ist im Internet zugänglich, so bei der Frankfurter Uni zu haben. Alfred Schmidt konkretisierte also immer wieder von Neuem die philosophischen Voraussetzungen der Marxischen Theorie, wobei er auch mit Engels Naturauffassung sich kritisch auseinandersetzte. Nach dem Zusammenbruch der staatskapitalistischen Staaten, die in der engels-leninistischen Tradition stammten, hat sich die Verfahrensweise von Schmidt kaum verändern müssen, da er ja genau das Ideologische daran immer von ihren Fundamenten her kritisiert hatte. Diese Kritik war auch im Ostbereich zur Kenntnis genommen worden und setzte ihn durchaus zu, sodass zum 100. Geburtstag von Lenin im Februar 1970 eine Konferenz einberufen wurde, zu der neben Alfred Schmidt auch andere Theoretiker des Umkreises der kritischen Theorie immerhin zur Diskussion, wenn auch nicht zu Referaten, eingeladen wurden. Neben Schmidt Ernst Theodor Mohl, in Hannover, Oskar Negt, auch wohl noch in Hannover, Alfred Sohn Rethel, der ist leider schon gestorben. Aus der Veröffentlichung von Referaten und Diskussionen stammt das Zitat, das auch in der Veranstaltungsankündigung nachzulesen ist. Es ist vorab noch ein wenig zu erläutern. Mit dem Begriff der gegenständlichen Tätigkeit hielt Schmidt die Vermitteltheit des unmittelbaren Vorfindlichen gegen die idealistischen Formen fest und arbeitete eine Alternative zur engelsontologischen Naturdialektik heraus, wodurch der erkenntnistheoretischen Abhängigkeit der Objektwelt und ontologischen Unabhängigkeit gleichermaßen Rechnung getragen wird. Aus der Perspektive von Kants negativer Metaphysik und Hegels Produktionslogik diskutierte Schmidt das Verhältnis erster und zweiter Natur mittels der Interpretation der marxischen Texte in Hinsicht auf ihr Naturverhältnis. Aus der Perspektive von Hegels Einheit von Theorie und Praxis lässt sich bereits sagen, dass die Erkenntnis kein Jenseits der Praxis ist und dieser Schein aus der Praxis selbst erklärbar ist. Ich zitiere jetzt Schmidt: Der Erkenntnisprozess ist für Marx kein bloß innertheoretischer Vorgang. Er steht im Dienste des Lebens. In der Vorstellung, dass er ein selbstgenügsames, vom Leben abgespaltenes Dasein habe, kurz in aller kontemplativen Philosophie, sieht Marx einen Ausdruck menschlicher Selbstentfremdung. Bei Strafe ihres Untergangs müssen sich die Menschen mit den Formen, das heißt den Gesetzen des von ihnen bearbeiteten Materials, mit dem Wesen der sie umgebenden Naturerscheinungen vertraut machen. Alle Naturbeherrschung setzt die Kenntnis der natürlichen Zusammenhänge und Prozesse voraus, wie sie umgekehrt erst aus der praktischen Umgestaltung der Welt hervorwächst. Schmidt arbeitete zunächst einmal das idealistische Erbe heraus, aber zeigt zugleich auf, wie Marx über Hegel auch schon hier hinausgeht, sofern das menschliche Interesse, das ganz materialistisch in der Triebstruktur gründet, gleichermaßen gesellschaftlich vermittelt ist und nicht bloß vorausgesetzt werden kann. Und diese Vermittlung ist im Idealismus vor allem thematisiert worden. Noch einmal Schmidt: Die materialistische Version der Dialektik ist darin zwar an Hegel geschult, dass sie hinter dem Verhältnis von Naturgesetz und Teleologie das Allgemeinere von Notwendigkeit und Freiheit aufspürt. Sie geht aber insofern über Hegels Fassung des Problems hinaus, als sie nachweist, dass die Triebe, Begierden und Zwecke, wie sie überhaupt die Arten des menschlichen Interesses an der Natur, jeweils gesellschaftlich vermittelt sind. Die gesellschaftliche Vermittlung hebt entgegen Hegel bei Marx allerdings nicht die Priorität der Natur gänzlich auf, die ihm zufolge darin besteht, dass die Materie auch ohne Menschen existierte und existiert. Zwar bezeichnet Marx in seiner Feuerbach-Kritik die gesellschaftliche Produktion als die Grundlage der ganzen sinnlichen Welt, er hält aber zugleich daran fest, dass die gesellschaftliche Vermittlung der Natur deren Priorität nicht sowohl aufhebt, als bestätigt. Die Materie existiert unabhängig von den Menschen. Das bedeutet also für die materialistische Dialektik, dass die Natur weder ideologisiert noch ignoriert werden darf. Die dem Naturmaterial eigenen Gesetze, mit denen alle menschlich-gesellschaftliche Zielsetzung zu rechnen hat, werden vom dialektischen Materialismus weder ignoriert noch fetischisiert. Genau hierin ist auch das Dialektische des dialektischen Materialismus zu sehen, dass es keine Metaphysik der Materie darstellt, die sich vom Idealismus nur dadurch unterscheidet, dass Idee durch Materie ersetzt wird, um die Einheit der Welt zu denken. Wir haben hier also zweierlei zu bedenken. Die Eigenständigkeit der Materie, wie auch, dass wir sie nicht ohne Vermittlung erkennen können. Nicht darin, so Schmidt, dass der Materie jede Eigengesetzlichkeit und Eigenbewegung abgesprochen wird, besteht das Dialektische des Marxischen Materialismus, sondern in der Einsicht, dass die Bewegungsformen der Materie einzig durch die vermittelnde Praxis hindurch von den Menschen erkannt und zweckmäßig angewandt werden können. Die zwischen Mensch und Natur in der Produktion stattfindende dialektische Bewegung schließt im Materialismus, wie Hegel, die Naturgesetze nicht aus, sondern ein. In dem Abriss des englisch-französischen Materialismus in der Heiligen Familie kennzeichnet Marx den nicht ausschließlich mechanischen Materiebegriff Bacons auf eine an Schelling erinnernde und gerade deshalb seine eigene Theorie mitcharakterisierende Weise. Dort schreibt Marx, unter den der Materie eingeborenen Eigenschaften ist die Bewegung die erste und vorzüglichste, nicht nur als mechanische und mathematische Bewegung, sondern mehr noch als Trieb, Lebensgeist, Spannkraft, als Qual, um den Ausdruck Jakob Böhmes zu gebrauchen, der Materie. Die primitiven Formen der Letzteren sind lebendige, individualisierende, ihr inhärente, die spezifische Unterschiede produzierende Wesenskräfte. Die Materie lacht in poetisch-sinnlichem Glanze den ganzen Menschen an. Das hat er übrigens auch auf Francis Bacon bezogen, die Formulierung liebte Marx. Hier hat der marxische Naturbegriff durchaus romantische Züge. Aber dies wiederum wird nicht jenseits des sich in den letzten Jahrhunderten entwickelnden Naturwissens behandelt. Marx besteht darauf, Materialist zu sein. Zu diesem immer im Kontrast zum Idealismus verwendeten Begriff des Materialismus sei vorab noch etwas gesagt. Das Begriffspaar Idealismus-Materialismus taucht in der Geschichte der Philosophie erstmals in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf, zuerst im deutschsprachigen Raum. 1726 erläutert Walch im Philosophischen Lexikon im Artikel Materialismus: Es zeigt dieses überhaupt einen Irrtum oder falschen Begriff an, den man in Ansehung der Materie hat. Man nennet dasjenige ein Materialismus, wenn man die geistlichen Substanzen leugnet und keine andere als körperliche zulassen will. Unter den Neuern gehört dahin der Benedictus de Spinoza, der nur eine einzige Substanz zugibet und daher die Seele des Menschen von körperlich halten. Alle anderen Geister aber leugnen muss. Unter solchen Materialisten steht auch Hobbesius mit oben an, also Hobbes, welchen niemand verborgen sein kann, wer nur bedenket, dass er alle Substanzen, die keine Körper haben, geleugnet. Man pflegt auch das einen Materialismus zu nennen, wenn man alle Begebenheiten und Wirkungen der natürlichen Körper bloß aus der Beschaffenheit der Materie, als deren Größe, Figur, Schwere, Gegeneinanderhaltung und Mischen herleiten und also außer der Seelen kein ander geschichtliches Prinzipium erkennen will, welches aber eben das, was man sonst Mechanismum nennt. Inzwischen ist es nicht ungewöhnlich, dass man in der Physik die Mechanikos auch die Materialisten nennet und ihnen die Spiritualisten entgegensetzet, obwohl die Wörter Mechanismus und Mechanikos viel üblicher sind. Danach taucht der Materialismusbegriff im Französischen und Englischen auf. Im Zeitalter der Aufklärung ist der Materialismus mit Namen wie Lametrie, Helvetius, Diderot und Olbach verbunden, aber auch mit Gassendi und Boyle, die den antiken Atomismus wiederentdeckten, mit dem sich auch Marx in seiner philosophischen Doktorarbeit beschäftigt hatte. Es waren die sich entwickelnden neuen Erkenntnisse der Physiologie des menschlichen Körpers, aber auch die klassische Mechanik in der Physik, die Fortentwicklung des Mechanizismus von Descartes und Hobbes, die zu einem Begriff von Materialismus führten. Die Materialismen ragen auch rein in die Epoche des Liberalismus, die etwa von 1765 bis 1870 andauerte, zu der Gerhard Stapelfeld hinsichtlich des Naturbegriffs hier in dieser Reihe auch noch sprechen wird. Auch der Terminus Idealismus kommt im 18. Jahrhundert erstmals vor, vor allem abgrenzend gegen Platon. So stellt Leibniz Epikur und Platon typisierend als Materialisten und Idealisten entgegen. Was unter Idealismus verstanden wird, lässt sich mit der Brücke, die der Tübinger Philosoph Walter Schulz gab, erklären. Begriffe, so Schulz, die mit Ismus enden, erheben das, was davor steht, zum Prinzip. Aufgrund der Unterschiede, was seit Platon unter Idee verstanden wurde, haben wir denn auch verschiedene Begriffe von Idealismus, je nachdem, also was man unter Idee versteht. Alfred Schmidt weist auf einen Artikel Idealismus in einem Lexikon von 1737 hin. Idealisten sind Meissners philosophischen Lexikon zufolge jene Sekte der Philosophen, welche bloße Geister zugeben oder solche Dinge, wie nicht aus Materie bestehen und von uns einfach genennet werden, dergleichen die Leibnizschen Einheiten sind. Also sind die Monaden mit gemeint. Sie leugnen die wirkliche Gegenwart der Welt außer der Seele und halten die Welt und die darin befindlichen Körper für bloße Einbildung der einfachen Dinge und sehen sie nicht anders als einen regulierten Traum an. Dahero räumen sie der Welt weiter keinen Raum als in den Gedanken ein. Materialisten dagegen, nach Meissner, eine schlimme Sekte, betrachten den Geist als sekundär gegenüber der ewigen Natur. Die Artikel Idealismus und Materialismus von Alfred Schmidt, der aus ihnen in seiner letzten Vorlesung fleißig zitierte, befinden sich im Lexikon der Geisteswissenschaften. Das, wenn das nicht in der Bibliothek ist, dann sollte man das auch mal anschaffen. Hier konkretisiert Schmidt philosophiegeschichtlich, was unter Materialismus und Idealismus zu verstehen ist. Auch biografisch stellt das ein Einholen von Voraussetzungen dar. Die Erstlingswerke eines Autoren beschäftigen sich oft mit Themen, die auch zum Lebensende hin von Bedeutung sind. Dass das der Fall ist, belegt bereits das erste Kapitel seiner Dissertation. Dort heißt es, die Frage nach dem Marxischen Naturbegriff erweitert sich notwendig zu der nach dem Verhältnis der materialistischen Geschichtsauffassung zum philosophischen Materialismus überhaupt. Mit ihr hat sich die Marx-Interpretation nur selten und in wenig befriedigender Weise beschäftigt. Bei Engels konnte das Problem, ob er auch in einem allgemein philosophischen Sinne Materialist gewesen sei, gar nicht erst aufkommen. Dazu weisen ihn die Feuerbach-Schrift wie der Anti-Düring und die Dialektik Natur zu eindeutig aus. Bei Marx liegen die Dinge etwas anders. Der in seiner Geschichts- und Gesellschaftstheorie enthaltene Kern tritt nicht so offen zutage und ist nur schwer herauszupräparieren, indem der weitaus größte Teil der seitherigen Literatur über Marx mit Grund hervorhebt, was dessen Materialismus als eine primär an Geschichte und Gesellschaft orientierte Theorie qualitativ von allen philosophiehistorisch aufgetretenen Formen des Materialismus unterscheidet, versäumt er zugleich, diejenigen Momente in Marx zu berücksichtigen, die ihn selbst mit den antiken Materialisten verbinden. Dabei ist die Frage nach dem Zusammenhang von materialistischer Geschichtsauffassung und philosophischem Materialismus keineswegs zweitrangig oder von bloß terminologischem Interesse. Marx selbst ist sich übrigens dessen bewusst, dass die Bezeichnung seiner Lehre als materialistisch mehr bedeutet als eine philosophisch unverbindliche Ausdrucksweise pour épater le bourgeois, also um den Bürger damit zu verblüffen. Dass diese Lehre vielmehr in einen genauen Sinn in die Geschichte der materialistischen Philosophie gehört. Bei Marx ist Schmidt zufolge die Beurteilung des französischen Materialismus von entscheidender Bedeutung, insbesondere wie der Sensualismus von John Locke bei Helvetius in eine materialistische Theorie der Gesellschaft überführt wird, die Marx als realen Humanismus und logische Basis des Kommunismus bezeichnet. In der Heiligen Familie heißt es, von Volney, Dubois, Diderot etc. brauchen wir nicht zu reden, so wenig wie von den Physiokraten, nachdem wir die doppelte Abstammung des französischen Materialismus von der Physik des Descartes und von dem englischen Materialismus wie den Gegensatz des französischen Materialismus gegen die Metaphysik des 17. Jahrhunderts, gegen die Metaphysik des Descartes, Spinoza, Malebranche und Leibniz bewiesen haben. Dieser Gegensatz konnte den Deutschen erst sichtbar werden, seitdem sie selbst im Gegensatz zur spekulativen Metaphysik stehen. Der junge Marx hat dem auch in der Heiligen Familie eine Deutung gegeben, die uns vom Materialismus zu dessen dialektischer Form überleiten soll. Es bedarf eines großen Scharfsinns, um aus den Lehren des Materialismus von der ursprünglichen Güte und gleichen intelligenten Begabung der Menschen, der Allmacht der Erfahrung, Gewohnheit, Erziehung, dem Einfluss der äußeren Umstände auf den Menschen, der hohen Bedeutung der Industrie, der Berechtigung des Genusses etc. seinen notwendigen Zusammenhang mit dem Kommunismus und Sozialismus einzusehen. Wenn der Mensch aus der Sinnenwelt und der Erfahrung in der Sinnenwelt alle Erkenntnis, Empfindung etc. Sich bildet, so kommt es also darauf an, die empirische Welt so einzurichten, dass er das wahrhaft Menschliche in ihr erfährt. Sich angewöhnt, dass er sich als Mensch erfährt. Wenn das wohlverstandene Interesse das Prinzip aller Moral ist, so kommt es darauf an, dass das Privatinteresse des Menschen mit dem menschlichen Interesse zusammenfällt. Wenn der Mensch unfrei im materialistischen Sinne, das heißt frei ist, nicht durch die negative Kraft, dies und jenes zu meiden, sondern durch die positive Macht, seine wahre Individualität geltend zu machen, so muss man nicht das Verbrechen am Einzelnen strafen, sondern die antisozialen Geburtsstätten des Verbrechens zerstören und jedem den sozialen Raum für seine wesentliche Lebensäußerung geben. Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände menschlich bilden. Wenn der Mensch von Natur gesellschaftlich ist, so entwickelt er seine wahre Natur erst in der Gesellschaft und man muss die Macht seiner Natur nicht an der Macht des einzelnen Individuums, sondern an der Macht der Gesellschaft messen. Mit den alten Formen des Materialismus hat sich Alfred Schmidt das ganze Leben lang beschäftigt und auch mehr daraus entnommen als Marx selber, wenn er bei Feuerbach, Schopenhauer, Goethe durchaus Weiterführendes deutlich machte. Die Bücher sind also meist noch auf dem Markt. Die Beschäftigung mit seinen späteren Arbeiten vertieft noch, was er in seiner Doktorarbeit ausführte. Dort heißt es, Materialismus überhaupt heißt, die Gesetze der Natur bestehen unabhängig und außerhalb des Bewusstseins und Willens des Menschen. Dialektischer Materialismus heißt, die Menschen können sich dieser Gesetzmäßigkeiten nur versichern durch die Formen ihrer Arbeitsprozesse hindurch. Den so verstehenden Zusammenhang von Unabhängigkeit und gesellschaftlicher Bedingtheit der Naturgesetze hat Marx im Sinn, wenn er in einem Brief an Kugelmann schreibt, Naturgesetze können überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in historisch verschiedenen Zuständen ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich durchsetzen. Zwar sieht sich die Gesellschaft immer denselben Naturgesetzen gegenüber, ihre jeweilige historische Struktur bestimmt indessen die Form, in der die Menschen ihnen ausgesetzt sind. Sowohl die Wirkungsweise und ihren Gültigkeitsbereich, als auch das Maß, in dem sie durchschaut und gesellschaftlich nutzbar gemacht werden können. Ganz lässt sich die Macht der Natur nicht brechen. Hier haben wir auch schon das eine Moment des Materialismus, das Schmidt immer wieder gegen den Idealismus festhalten wird. Aber das ist noch nicht alles. Er wendet sich auch gegen die absolut teleologische Interpretation der Natur, wie sie einst physiotheologisch, aber auch im Idealismus vertreten wurde. Dies kann er auch schon bei Marx festmachen. Mit der gesamten Aufklärungstradition, der übrigens auch Hegel folgt, wendet sich Marx gegen jegliche naiv-teleologische Deutung der außermenschlichen Natur. In einem Brief an Lassalle lobt er an Darwins Schrift On the Origin of Species by Means of Natural Selection, dass in ihr zuerst der Teleologie in der Naturwissenschaften nicht nur der Todesstoß gegeben, sondern der rationelle Sinn derselben empirisch auseinandergelegt worden sei. Unter dem rationalen Sinn der Teleologie versteht Marx den Umstand, dass im Pflanzen- und Tierreich so etwas wie eine natürliche Technologie gibt. Bei Darwin bildet sich Marx zufolge die Pflanzen- und Tierorgane als Produktionsinstrumente im Prozess der Aneignung und des Austauschs mit den äußeren Bedingungen heraus. Über die ersten tierartig instinktmäßigen Formen zweckmäßigen Verhaltens gegenüber der Natur kommen auch die archaischen Menschen noch nicht hinaus. Insgesamt sieht Marx in der vormenschlichen Geschichte die Voraussetzung angelegt für den von gesellschaftlich organisierten Menschen bewusst geführten Kampf mit der Natur. Den darwinschen Einsichten in die Notwendigkeit, auch Natur geschichtlich zu denken, folgte Marx. Hegel und Schelling taten das noch nicht. Entwicklung war bei ihnen noch keine Realgenese, sondern eine geistige Genese der Formen, wie sie im Gedanken fortschreiten. Wie ist es ja von, bei Hegel und Schelling auch immer von Entwicklung die Rede. Nicht? Man könnte versucht sein, das dann schon darwinistisch zu deuten, aber das wäre dann abzuweisen. Eine Teleologie, sowohl in der Natur als auch in der Geschichte, gibt es in einem absoluten Sinne nicht, nur eine endliche Teleologie. Diese ist von Hegel nicht so weit entfernt, da er diese Kategorie für die Praxis anerkennt. So heißt es in der Enzyklopädie: Praktisch verhält sich der Mensch zu der Natur als zu einem unmittelbaren und äußerlichen, selbst als ein unmittelbar äußerliches und damit sinnliches Individuum, das sich aber auch so mit Recht als Zweck gegen die Naturgegenstände benimmt. Die Betrachtung derselben nach diesen Verhältnissen gibt den endlich teleologischen Standpunkt. In diesem findet sich die richtige Voraussetzung, dass die Natur den absoluten Endzweck nicht in ihr selbst enthält. Wenn aber diese Betrachtung von besonderen endlichen Zwecken ausgeht, macht sich diese teils zu Voraussetzungen, deren zufälliger Inhalt für sich sogar unbedeutend und schal sein kann. Teils fordert das Zweckverhältnis für sich eine tiefere Auffassungsweise als nach äußerlichen und endlichen Verhältnissen. Die Betrachtungsweise des Begriffs, der seine Natur nach überhaupt und damit der Natur als solcher immanent ist. Nicht also solche Form von äußerlicher Teleologie wäre dann, ja, die Erde ist rund, damit der Schuster Arbeit hat, weil sich die Sohlen schneller ablaufen oder so etwas. Nicht? Wie Marx in den Feuerbach-Thesen entwickelte, hat der Idealismus die Tätigkeit entwickelt, worauf wir noch zurückkommen werden. Im Kapital findet sich ja nach der zweiten Hegel-Aneignung, also das ist, Schmidt hat das unterschieden, also eine erste und zweite Hegel-Aneignung. Die zweite beginnt bei Marx und Engels übrigens, 1858 etwa. Nicht? Ich hatte das in meiner letzten Sendung da etwas näher ausgeführt, aber das lasse ich hier mal weg, weil das für die Betrachtung jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Also im Kapital findet sich also nach der zweiten Hegel-Aneignung auch eine Bezugnahme auf diesen endlich teleologischen Standpunkt, den die menschliche Arbeit kennzeichnet. Die Betrachtung steht im Kontext der Unterscheidung von Arbeits- und Verwertungsprozess, wo Marx Naturalform und Wertform der gesellschaftlichen Arbeit differenziert. Im Kontext von Arbeit wird, wie eingangs schon hervorgehoben, auch etwas von der Natur kenntlich. Das ist eines der berühmtesten Zitate von Marx. Wir unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen ausschließlich angehört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell, vorhanden war. Nicht, dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt. Er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss. Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer der Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit erheischt. Und umso mehr, je weniger sie durch den eigenen Inhalt und die Art und Weise ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich fortreißt, je weniger er sie daher als Spiel seiner eigenen körperlichen und geistigen Kräfte genießt. Auf Teile dieses Textes werden wir noch einmal zurückkommen. Für den Naturbegriff ist, auch wenn die Natur durch die Arbeit hinzugekommen ist, noch das andere Moment des Gesamtprozesses der Produktion wichtig, nämlich die Konsumption der Gebrauchswerte. Der Ort, wo das Produkt aus der Ökonomie herausfällt und verkonsumiert wird. Erst wenn die Produkte auch wirklich genutzt werden, sind sie wirkliche Produkte und nicht Müll oder Schrott. Wenn auch heute manchmal der Eindruck entsteht, dass einem lediglich Müll oder Schrott auf dem Markt angeboten werden. In der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie heißt es zu Produktion und Konsumption bei Marx, das Produkt erhält erst den letzten Finish in der Konsumption. Eine Eisenbahn, auf der nicht gefahren wird, die also nicht abgenützt, nicht konsumiert wird, ist nur eine Eisenbahn dynamei, nicht der Wirklichkeit nach. So dynamei ist eine aristotelische Kategorie. Nicht? Bei Hegel hieße es reale Möglichkeit, im lateinischen Mittelalter potentia. Nicht? Man kann es mit Potenz übersetzen, aber gemeint ist eine Möglichkeit, die nicht nur daran besteht, dass es eine widerspruchsfreie Denkbarkeit ist, nicht wie bei Leibniz oder so, sondern es ist mehr, nicht? Es ist eine reale Möglichkeit, eine Geeignetheit beispielsweise der Materie, nicht eine bestimmte Form aufzunehmen. Nicht? Man kann ja eine Marmorstatue kann man eben halt nur aus Marmor machen. Nicht? Da ist dann der Marmor dann dynamei on, also von der Möglichkeit her eine Marmorstatue. Nicht? Das ist für Marx immer sehr wichtig gewesen. Ernst Bloch hat im Prinzip Hoffnung, in einer ausführlichen Möglichkeitsanalyse diese Begriffe dann auch anhand von Aristoteles und Marx dann gebildet. Ohne Produktion, also keine Konsumption, aber auch ohne Konsumption keine Produktion, da die Produktion so zwecklos wäre. Die Konsumtion produziert die Produktion doppelt. Erstens, indem erst in der Konsumtion das Produkt wirkliches Produkt wird. Zum Beispiel ein Kleid wird erst wirklich Kleid durch das Akt des Tragens. Ein Haus, das nicht bewohnt wird, ist in fact kein wirkliches Haus. Also ein Produkt im Unterschied vom bloßen Naturgegenstand bewährt sich, wird das Produkt erst in der Konsumtion. Die Konsumtion gibt, indem sie das Produkt auflöst, ihm erst den Finishing Stroke. Denn Produkt ist das Produkt nicht als versachlichte Tätigkeit, sondern nur als Gegenstand für das tätige Subjekt. Und zweitens, indem die Konsumtion das Bedürfnis neuer Produktion schafft, also den idealen, innerlich treibenden Grund der Produktion, der ihre Voraussetzung ist. Die Konsumtion schafft den Trieb der Produktion. Sie schafft auch den Gegenstand, der als zweckbestimmt in der Produktion tätig ist. Wenn es klar ist, dass die Produktion den Gegenstand der Konsumtion äußerlich darbietet, so ist aber ebenso klar, dass die Konsumtion den Gegenstand der Produktion ideal setzt. Als innerliches Bild, als Bedürfnis, als Trieb und als Zweck. Sie schafft die Gegenstände der Produktion in noch subjektiver Form. Ohne Bedürfnis keine Produktion. Also das ist dann schon später Marx. Nicht? Also man vermutet so etwas immer nur in den Pariser Manuskripten, aber das, daran hat der späte Marx auch festgehalten. Also ohne Bedürfnis wird also gar nicht erst produziert. Im Kapitalismus kommt allerdings noch dazu, dass es ein Bedürfnis sein muss, das mit Zahlungsfähigkeit ausgestattet ist. Also das, was die Ökonomen Nachfrage nennen. Aber hier stellt Marx noch per verständiger Abstraktion übergreifende Zusammenhänge dar, die in jeder Produktion eine Rolle spielen. Nun haben wir es mit dem Begriff der Natur oder der Materie bei Marx nicht mit der Klötzchenmaterie der Atomisten zu tun. Daher steht der Naturbegriff auch in Bezug auf den Genuss, mit dem Natur verbunden ist. Nicht nur in Bezug auf die Qual und Mühsal, die man Arbeit nennt. Die Voraussetzung der Natur in der Arbeit darf auch nicht ideologisiert werden. Gegen die Naturidolatrie wendet sich Alfred Schmidt mit Marx ebenso wie gegen einen Nihilismus der Materie. Die Materialgebundenheit des menschlichen Tuns ist keine absolute. Zwar ist auf der einen Seite richtig, dass der zwecksetzende Wille nur im Einklang mit den materialeigenen Gesetzen, denen er ja von sich aus nichts hinzufügen kann, sich realisiert. Andererseits aber ist das Naturmaterial von einer gewissen Plastizität. So kann innerhalb der Grenzen seiner physikalischen und chemischen Beschaffenheit der Naturstoff Holz die Basis der verschiedensten Gebrauchswerte abgeben. Ganz wie es umgekehrt im bestimmten Umfang möglich ist, einen Gebrauchswert ohne seine Nützlichkeit zu beeinträchtigen, aus verschiedenen Naturstoffen herzustellen. Innerhalb der Grenzen seiner Eigenbestimmtheit bleibt ein Stoff den Arten seiner menschlichen Formierung gegenüber gleichgültig, was eben bedeutet, dass die Zielsetzung nicht nur dem Stoff, sondern auch der Stoff der Zielsetzung untergeordnet ist. Wo die Menschen noch nicht vollends dem kapitalfixierten Maschinensystem subsumiert sind, ist das Verhältnis der Arbeit zum Stoff allerdings noch mit der künstlerischen Tätigkeit vergleichbar. Bei Paul Valéry heißt es, Alfred Schmidt hat, es ist damals, als Alfred Schmidt sein Buch schrieb, gerade erschienen, deswegen brachte er das in seiner Arbeit auch als zum Vergleich. Der Mensch handelt. Er übt seine Kräfte an einem fremden Stoffe. Er sondert seine Verrichtung von deren stofflichen Unterbau ab. Er hat davon ein klar umrissenes Bewusstsein. Darum kann er sich ausdenken und aufeinander abstimmen, ehe er sie ausführt. Er kann ihnen die mannigfachsten Leistungen aufgeben und sie recht verschiedenen Stoffen anpassen. Und gerade dieses Vermögen, seine Vorhaben zusammensetzen oder seine Entwürfe in besondere Verrichtungen zerlegen zu können, ist es, was er seine Intelligenz nennt. Er ist dem Stoffe seines Unternehmens nicht eingeschmolzen, sondern er geht zwischen diesem Stoffe und seinem Denkbild, zwischen seinem Geiste und seinem Modell hin und her und tauscht in jedem Augenblick, was er will, gegen das, was er kann, und was er kann, gegen das, was er erreicht. Aber diese eher romantisierende Betrachtung von Arbeit, die auch die attraktiven Seiten an ihr aufzeigt, ist noch einseitig. Die Natur wird ja auch mehr oder weniger überwältigt. Auch wenn es mit Francis Bacon gesagt so ist, dass man ihr gehorchen muss, um sie zu unterwerfen. Der Mensch steht ja nicht mit bloßen Händen vor der Natur, wie vor Jahrhunderten, sondern bedient sich listig der Mittel. Und so sind wir wieder bei einem entscheidenden Punkt für die Problematik der Natur. So heißt es im Kapital über das Arbeitsmittel. Das Arbeitsmittel ist ein Ding oder ein Komplex von Dingen, die der Arbeiter zwischen sich und den Arbeitsgegenstand schiebt und die ihm als Leiter seiner Tätigkeit auf diesen Gegenstand dienen. Er benutzt die mechanischen, physikalischen, chemischen Eigenschaften der Dinge, um sie als Machtmittel auf andere Dinge seinem Zweck gemäß wirken zu lassen. Und Marx zitierte an dieser Textstelle Hegels Modell der List der Vernunft. Die Formulierung eine Jenenser Logik, wo wir gerade in Jena sind, sind da eigentlich noch instruktiver für den Arbeitsbegriff, aber Marx konnte diese Schrift noch nicht kennen, weil die erst wesentlich später entdeckt worden ist. Also zitiere ich dann aus der Enzyklopädie-Fassung, die Marx auch heranzieht. Die Vernunft ist ebenso listig als mächtig. Die List besteht überhaupt in der vermittelnden Tätigkeit, welche, indem sie die Objekte ihrer eigenen Natur gemäß aufeinander einwirken und sich einander abarbeiten lässt, ohne sich unmittelbar in diesen Prozess einzumischen, gleichwohl nur ihren Zweck zur Ausführung bringt. Wäre noch zu sagen, zum Listmodell, was wichtig ist für die Naturerkenntnis, gibt es ein Buch von, wie heißt sie noch, komme ich jetzt nicht auf den Vornamen, Wösler, Begreifende Naturerkenntnis. Das ist eine Schülerin von Alfred Sohn Rethel und sie thematisiert da verschiedene Arten und Weisen des Experiments und zeigt auf die Geschichte des Experiments und solche Dinge. Die hat dann auch ein Kapitel also über das List-Modell, wo sie auch die alten Schriften von Hegel dann mit thematisiert. Diese Art von List gilt insbesondere also für das Arbeitsmittel, das noch einmal im Kapital thematisiert wird, wo er die Wertform des Arbeitsmittels, das fixe Kapital, behandelt. Das ist also im Band 2, das immer so sträflich vernachlässigt wird. Der Teil der Produktionsmittel, der stofflich in das Produkt eingeht, also Rohstoff etc., erhält dadurch zum Teil Formen, worin er später als Genussmittel in die individuelle Konsumption eingehen kann. Die eigentlichen Arbeitsmittel, die stofflichen Träger des fixen Kapitals, werden nur produktiv verzehrt und können nicht in die individuelle Konsumption eingehen, weil sie nicht in das Produkt oder den Gebrauchswert eingehen, den sie bilden helfen. Vielmehr ihm gegenüber ihre selbstständige Gestalt bis zu ihrem völligen Verschleiß bewahren. Das kann man sich, also wenn man Betriebswirtschaft studiert, also nennt man das ja immer Abschreibung, nicht? Dass also Maschinen, die länger im Gebrauch sind, werden beispielsweise über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Nicht? Aber die Maschine hat man natürlich 5 Jahre lang, nicht? Sodass nach Marx dann der Wert dieser Maschine also jedes Jahr also um ein Fünftel abgeschrieben wird. Aber die Maschine bleibt noch mit sich identisch. Nicht? Und der Unterschied zwischen fixem Kapital und zirkulierendem Kapital hebt also auf diese Unterscheidung ab. Nicht? Das zirkulierende Kapital ist Rohmaterial und so weiter. Aber nicht nur für den materiellen Arbeitsprozess, sondern auch für die Naturerkenntnis spielt das Werkzeug, das Arbeitsmittel, die Maschinerie eine bedeutende Rolle, wie Schmidt der Beschäftigung Lenins mit Hegel in seinen späteren Schriften entnimmt. Mit Recht bemerkt Lenin, zitiert Schmidt nicht immer nur kritisierend, sondern auch manchmal positiv aufgreifend, dass Hegel, indem er die Rolle des Werkzeugs nicht nur für den Arbeits-, sondern auch für den Erkenntnisprozess hervorhebe, zu einem Vorläufer des historischen Materialismus wird. Wie Hegel insgesamt die metaphysische Starre, die über allen vordialektischen Fassungen des Problems von Freiheit und Notwendigkeit liegt, überwindet, so verflüssigt er auch den dinglichen Gegensatz von Teleologie und Naturkausalität. Wenn für Marx die List des Menschen darin besteht, die mechanischen, physikalischen, chemischen Eigenschaften der Dinge, um sie als Machtmittel auf andere Dinge seinem Zweck gemäß wirken zu lassen, so legen diesen Gedanken Hegels Erörterung über das Verhältnis der Kategorien Mechanismus, Chemismus, Teleologie in der Wissenschaft der Logik zugrunde. Sie sind für das Verständnis der materialistischen Dialektik von großer Wichtigkeit. Alfred Schmidt hat durch seine Verfahrensweise des Vergleichs von Texten, den wir heute wohl leichter bewerkstelligen könnten, wenn wir Computertechnologie verwenden, viele Zusammenhänge entdeckt. Wo zum Beispiel Hegel die logische Struktur des Chemismus herausarbeitete, hat Schmidt eine Bezugnahme entdeckt, die instruktiv ist. Da wir auch in der Liebeswelt von Chemie sprechen, seit Goethes Wahlverwandtschaften, erscheint uns das ja auch nicht so abwegig. Schmidt hat bei Hegel aber etwas anderes entdeckt. So heißt es in der Logik, also Hegels, der Chemismus hat noch als das Reflexionsverhältnis der Objektivität mit der differenten Natur der Objekte zugleich die unmittelbare Selbstständigkeit derselben zur Voraussetzung. Der Prozess ist das Herüber- und Hinübergehen von einer Form zur anderen, die sich zugleich noch äußerlich bleiben. Im neutralen Produkte sind die bestimmten Eigenschaften, die die Extreme gegeneinander hatten, aufgehoben. Also Hegel, Schelling und die anderen Naturphilosophen der damaligen Zeit, Übergang von 19. Jahrhundert, es entstand ja damals die Chemie erst. Nicht? Vorher war nicht davon die Rede. Die Chemie ist ein Dauerthema bei den Naturphilosophen, also so ab 1800. Und Goethe hat sich dann mit den Wahlverwandtschaften der Elemente zueinander, nicht? Also wenn man verschiedene Flüssigkeiten sozusagen zusammenschüttet, nicht? Dann verbinden sich dann die Elemente anders, nicht? Das hat er dann auf das Liebesleben dann übertragen, nicht? Seitdem reden wir ja auch dann, wenn wir von Beziehungen sprechen, dann immer von guter Chemie zwischen zwei Personen oder so etwas. Aber auch auf andere Gebiete können solche chemischen Verhältnisse, wie das bei Hegel hier ausgedrückt wird, übertragen werden. Und Schmidt kann das hier heranziehen für die Formulierung bei Marx, die sich auf die Einheit von Materie und Tätigkeit bezieht, die also einen Chemismus beinhaltet. Nicht, das ist ja ganz interessant. Also diese Einheit von Materie und Tätigkeit, darauf kommt es ja immer im Dialektischen des Materialismus eben an. Angesichts des Umstands, dass der chemische Prozess, bei dem die Gegenstände vermittelt werden und doch innerhalb der Vermittlung als solche erhalten bleiben, an sich schon das ist, was der menschliche Arbeitsprozess für sich ist, nimmt es nicht Wunder, dass Marx im Ruhentwurf ebenfalls vom neutralen Produkt spricht, wenn er ausdrücken will, dass im Gebrauchswert Naturstoff und menschliche Arbeit zwar verbunden sind, sich aber zugleich äußerlich bleiben. Das Neutrale ist ein Trennbares. Dies kann Schmidt heranziehen, um den Zusammenhang und Trennung von Tätigkeit und Stofflichkeit genauer zu bestimmen. Dazu nimmt er die Unterscheidung Morlo-Pontis auf, die zweierlei Übergang vom Natürlichen unterscheidet, ein über das Natürliche hinaus und das Übernatürliche. Ich zitiere dann Schmidt nochmal, wo er das aufgreift. Die endlich teleologische Tätigkeit des Menschen sprengt den Naturzusammenhang nicht. Es bedarf zu ihrer Erklärung keines der Natur-transzendenten Prinzips, so sehr sie als geschichtliche Tätigkeit Natur negiert. Die der Natur gegenüber zunächst fremden Zwecke bedienen sich ihrer nicht nur, sondern haben selbst natürliche Ursachen. Mit der Gesellschaft vermittelt sind die Naturdinge zwar, wie Merleau-Ponty sagt, transnaturell, nicht aber surnaturell geworden. Diese Transformation von Natur in Kultur auf dem Boden der Natur macht die gesamte Menschheitsgeschichte, die Geschichte der materiellen Produktion aus. Darin ist auch die Erkenntnistheorie als Element involviert. Wenn Erkenntnistheorie nicht mehr starr ist, sondern durch die materielle Produktion übergriffen wird, hat das für die Erkenntnis eine immense Bedeutung. Nicht nur für die Naturerkenntnis oder Naturwissenschaften, sondern auch für die Kultur- oder Geisteswissenschaften. Und diese Konsequenz zieht Schmidt auch. Für Marx ist, wie für Hegel, die höchste Gestalt der Erkenntnistheorie die Philosophie der Weltgeschichte. Der Erkenntnisvorgang lässt sich nicht als eine ein für alle Mal fixierbare Beziehung von Subjekt und Objekt beschreiben. Die Lehren von der Einheit von Theorie und Praxis bedeutet, dass in verschiedenen geschichtlichen Formen des menschlichen Kampfes mit der Natur auch verschiedene theoretische Spiegelungen entsprechen, die zugleich konstitutive Momente und Ausdruck dieses Kampfes sind. Wie die abstrakten Momente eines jeden Arbeitsprozesses, die zweckmäßige Tätigkeit oder die Arbeit selbst, ihr Gegenstand und ihr Mittel, nicht Marx, eine sich jeweils geschichtlich neu formierende Einheit in der Verschiedenheit bilden, so treten auch Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Begriff in wechselnde Konstellationen zueinander. Die Erkenntnismomente ändern sich in dem Maße, in dem die Menschen in ein neues produktives Verhältnis zueinander und zur physischen Natur treten. Wie im Produktionsprozess die Trennung der Arbeit von ihren gegenständlichen Daseinsmomenten, Instrument und Material, aufgehoben ist, so lassen sich theoretisch Methode und Sache nicht trennen. Wir können hier schon sehen, dass gesellschaftliche Arbeit zum Paradigma, also zum Urbild der Erkenntnistheorie genommen wird. Das erkennende Bewusstsein ist eine Form des Gesellschaftlichen, nichts, was sich abgelöst von Psychologie und menschlicher Geschichte bestimmen ließe. Die theoretischen Formen, sinnliche wie rationale, bilden einen Aspekt des sich in geschichtlicher Arbeit entfaltenden menschlichen Wesens. In den Pariser Manuskripten wird das deutlich. Man sieht, wie die Geschichte der Industrie und das gewordene gegenständliche Dasein der Industrie, das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte, die sinnlich vorliegende menschliche Psychologie ist. Eine Psychologie, für welche dies Buch, also gerade der sinnlich gegenwärtigste, zugänglichste Teil der Geschichte, zugeschlagen ist, kann nicht zur wirklichen, inhaltvollen und reellen Wissenschaft werden. Was Marx in diesem Zusammenhang von Feuerbach sich abgrenzend über die Sinne sagt, ist auch ein Aspekt des durch die geschichtliche Arbeit entstandenen menschlichen Wesens. Nicht nur die fünf Sinne, sondern auch die sogenannten geistigen Sinne, die praktischen Sinne, Wille, Liebe etc., mit einem Wort, der menschliche Sinn, die Menschlichkeit der Sinne, wird erst durch das Dasein seines Gegenstands, durch die vermenschlichte Natur. Die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Der unter dem rohen praktischen Bedürfnis befangene Sinn hat auch nur einen bornierten Sinn. Für den ausgehungerten Menschen existiert nicht die menschliche Form der Speise, sondern nur ihr abstraktes Dasein als Speise. Ebenso gut könnte sie in rohster Form vorliegen. Und es ist nicht zu sagen, wodurch sich diese Naturtätigkeit von der tierischen Nahrungstätigkeit unterscheidet. Die Arbeit der Weltgeschichte, die zur Bildung der Sinne führte, kann allerdings durch einen Besuch von Etablissements, in denen das Gedudel und Gestampfe das Endstadium der Gehörlosigkeit produziert, auch wieder revoziert werden. Das gilt auch für die Fähigkeit rationaler Erkenntnis, der Verarbeitung von Anschauung und Vorstellung in Begriffe. Dass es keine starre Gegebenheit des Bewusstseins gibt, wie es Hegel bereits vorwegnahm, wenn er davon sprach, dass die Substanz Subjekt werden solle. Nicht? Also bei Kant kann man ja zeigen, dass das transzendentale Subjekt immer sich gleich bleibt, nicht? Egal welches Erkenntnismaterial es ist, auf das es sich bezieht. Das Subjekt wird dann doch entgegen seiner eigenen Erkenntnistheorie dann zu einer Substanz gemacht. Nicht? Auch sein Zeitbegriff ist so einer. Nicht? Alles vergeht in der Zeit, nur die Zeit vergeht nicht. Da wird die Zeit natürlich zu einem Substanzbegriff gemacht. Nicht? Das wurde dann ja in der Physik dann von Einstein dann durch eine absolute Theorie, die sich relativistisch nannte, dann aufgehoben. Nicht? Die Relativitätstheorie ist ja nicht relativistisch, sondern nicht in den Sinne, dass es ein Pluralismus sei, sondern der Standpunkt von Ort und Zeit, nicht, wird in die Theorie, also in eine absolute Theorie, hineingenommen. Nicht? Dadurch ist es dann nicht relativistisch. Nicht? Aber das, gewissermaßen das Subjekt der Betrachtung, nicht, wird dann mit hineingenommen in die Theorie. Das ist der größere Unterschied gegenüber von Kant. Das Bewusstsein ist in seiner Gegebenheit, also geschichtlich, entsprungen und kann auch wieder zerstört werden, worauf Schmidt aber nicht eingeht. In den Pariser Manuskripten ist, wie Schmidt aufweist, Marx noch ganz in Einklang auch mit Engels, der in der Naturdialektik die Bedeutung der praktischen Naturbeherrschung für die Entwicklung des Denkvermögens, des theoretischen Bewusstseins, betont. Da zitiere ich den auch mal: Naturwissenschaft wie Philosophie haben den Einfluss der Tätigkeit des Menschen auf sein Denken bisher ganz vernachlässigt. Sie kennen nur Natur einerseits, Gedanken andererseits. Aber gerade die Veränderung der Natur durch den Menschen, nicht die Natur als solche allein, ist die wesentlichste und nächste Grundlage des menschlichen Denkens. Und im Verhältnis, wie der Mensch die Natur verändern lernte, in dem Verhältnis wuchs seine Intelligenz. Die Polemik Marx gegen Adolf Wagner muss Schmidt viel Freude gemacht haben, auch weil sie den Naturzusammenhang und die Kritik einer rein theoretischen Einstellung deutlich macht, sodass er sie auch schon ausführlich zitierte. Ich nehme dieses Marx-Zitat dann doch als eine Zwischenbetrachtung, die das bisherige dann auch ein wenig zusammenfasst. Aber beim Professoralschulmeister sind die Verhältnisse der Menschen zur Natur von vornherein nicht praktische, also durch die Tat begründete Verhältnisse, sondern theoretische. Der Mensch steht im Verhältnis zu Dingen der Außenwelt als Mittel zur Befriedigung seiner Bedürfnisse. Aber die Menschen beginnen keineswegs damit, in diesem theoretischen Verhältnis zu Dingen der Außenwelt zu stehen. Sie fangen wie jedes Tier damit an, zu essen, zu trinken etc. Also nicht in einem Verhältnis zu stehen, sondern sich aktiv zu verhalten, sich gewisse Dinge der Außenwelt zu bemächtigen durch die Tat und so ihr Bedürfnis zu befriedigen. Sie beginnen also mit der Produktion. Durch die Wiederholung dieses Prozesses prägt sich die Eigenschaft dieser Dinge, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ihrem Hirn ein. Die Menschen wie Tiere lernen auch theoretisch die äußeren Dinge, die zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse dienen. Vor allem anderen unterscheiden. Auf gewissen Grad der Fortentwicklung, nachdem unterdessen auch ihre Bedürfnisse und die Tätigkeiten, wodurch sie befriedigt werden, sich vermehrt und weiterentwickelt haben, werden sie auch bei der ganzen Klasse diese erfahrungsmäßig von der übrigen Außenwelt unterschiedenen Dinge sprachlich taufen. Dies tritt notwendig ein, da sie im Produktionsprozess, es ist Aneignungsprozess dieser Dinge, fortdauernd in einem werktätigen Umgang unter sich und mit diesen Dingen stehen und bald auch im Kampf mit anderen um diese Dinge zu ringen haben. Aber diese sprachliche Bezeichnung drückt durchaus nur aus als Vorstellung, was wiederholt Bestätigung zur Erfahrung gemacht hat, nämlich dass den in einem gewissen gesellschaftlichen Zusammenhang bereits lebenden Menschen, dies der Sprache wegen notwendige Voraussetzung, gewisse äußere Dinge zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse dienen. Wir halten den Gedanken noch einmal fest, um die Denkbewegung von Kant zu Hegel im Lichte Marxens zu interpretieren, dabei Schmidt folgend. Er umreißt eine Denkbewegung, die von der Feuerbach-Kritik bis zum Kapital reicht, wo Anfang und Ende der Bewegung sich wechselseitig beleuchten. Nichts unterscheidet den authentischen vom vulgären Marxismus, wie sein Verhältnis zu den aus der Denkbewegung von Kant zu Hegel sich ergebenden Probleme. Trotz aller kritischen Einwände gegen Philosophie überhaupt ist Marx seinem ganzen Ansatz nach dem deutschen Idealismus zutiefst verpflichtet. So kritisieren die Feuerbach-Thesen am gesamten herkömmlichen Materialismus, dass er die Wirklichkeit einseitig als in der Anschauung gegebenes Objekt, nicht aber als menschliche, sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv gefasst habe. Nachdem einmal die idealistische Philosophie, namentlich in der kantischen Gestalt, gezeigt hat, dass die anschaulich gegebene Erfahrungswelt kein letztes ist, sondern immer schon das Resultat formierender und einheitsstiftender Leistungen, ist Marx sich dessen bewusst, dass materialistische Kritik will sie nicht in einem primitiven Objektivismus zurückfallen, nicht darin bestehen kann, die idealistische Einsicht als solche abstrakt in Abrede zu stellen, sondern in einer nicht mehr idealistischen Neufassung des Problems, wie eine gegenständliche Erfahrungswelt und ein einheitliches Bewusstsein von ihr möglich sein. Die organisierte gesellschaftliche Arbeit, das reale Subjekt, der im Lebensprozess Gestalt annehmende General Intellect, das Wirken des die individuellen Tätigkeiten übergreifenden Gesamtarbeiters, erweist sich der Materialismus als die Wahrheit des idealistischen Begriffs von Subjektivität. An diesem Problem der Fundierung der Erkenntnis in einem General Intellect, der Fundierung der Erkenntnis in der gesellschaftlichen Arbeit, die schon einiges vorwegnimmt, was im 20. Jahrhundert von Sohn Rethel und anderen thematisiert wurde, laboriert Marx allerdings schon etwas länger, worauf Schmidt hinweist. Schon vor seiner kritischen Auseinandersetzung mit Feuerbach nimmt Marx Anstoß an dem starren Dualismus erkenntnistheoretischen Positionen, der seit Descartes das neuzeitliche Denken beherrscht und dessen Überwindung von der deutschen Philosophie auf spekulativer Basis versucht wurde. In den Pariser Manuskripten wird bereits die Erkenntnis in gesellschaftlicher Arbeit fundiert und theoretische Aufgaben in praktische transformiert. Dort heißt es, man sieht, wie Subjektivismus und Objektivismus, Spiritualismus und Materialismus, Tätigkeit und Leiden erst im gesellschaftlichen Zustand ihren Gegensatz und damit ihr Dasein als solche Gegensätze verlieren. Man sieht, wie die Lösung der theoretischen Gegensätze selbst nur auf eine praktische Art, nur durch die praktische Energie des Menschen möglich ist. Und ihre Lösung daher keineswegs nur eine Aufgabe der Erkenntnis, sondern eine wirkliche Lebensaufgabe ist, welche die Philosophie nicht lösen konnte, eben weil sie dieselbe als nur theoretische Aufgabe fasste. Bei Marx heißt allerdings Praxis, nicht bloß, wie heute das gern gehandhabt wird, sprachliche Kommunikation. Es gehört wesentlich dazu, dass der Mensch gegenständlich tätig ist, wenn auch manchmal per List der Vernunft, ohne sich Schwielen an den Händen zu holen. Die Pariser Manuskripte sind da ebenso instruktiv. Das gegenständliche Wesen wird gegenständlich und es würde nicht gegenständlich wirken, wenn ich das gegenständlich in seiner Wesensbestimmung läge. Es schafft, setzt nur Gegenstände, weil es durch Gegenstände gesetzt ist, weil es von Haus aus Natur ist. In dem Akt des Setzen fällt es also nicht aus seiner reinen Tätigkeit in ein Schaffen des Gegenstands, sondern sein gegenständliches Produkt bestätigt nur seine gegenständliche Tätigkeit, seine Tätigkeit als die Tätigkeit eines gegenständlichen natürlichen Wesens. Wir sehen hier, wie der durchgeführte Naturalismus oder Humanismus sich sowohl von dem Idealismus als dem Materialismus unterscheidet und zugleich ihre beide vereinigende Wahrheit ist. Alfred Schmidt erläutert das näher, was denn hier Naturalismus heißt und wie der Naturalismus mittels des subjektiven Idealismus in Tätigkeit versetzt wird. Vermittlung geschieht auf dem Boden der Natur. Naturalistisch, wenngleich nicht im Sinne der Feuerbachschen Philosophie, ist diese Dialektik deshalb, weil die wechselseitige Vermittlung von Natur und Gesellschaft innerhalb der Gesamtrealität Natur sich zuträgt. Das gesellschaftliche Subjekt, durch dessen Filter alle Objektivität hindurchgeht, ist und bleibt ein raumzeitlicher Bestandteil dieser Objektivität. Die gesellschaftliche Praxis vereinigt die Momente der Erkenntnis und vermittelt ihren Übergang ineinander. Das theoretische Verhalten der Menschen vollzieht sich in den durch die Struktur ihrer Arbeitssituation jeweils vorgezeichneten Formen. In der Arbeit verhalten sie sich als sensualistische Materialisten und subjektive Idealisten zugleich. Erstere sind sie dadurch, dass sie sich an einem selbstständigen Material sich bewähren, an wirklichen Naturdingen, nicht bloßen Empfindungskomplexen, wie es etwa der Positivist Mach behauptet. Zweiteres, weil sie das Natürliche unter ihre Zwecke subsumieren. Dies ist genau das, was die erste Feuerbach-These Marxens formulierte, auf die einzugehen ich anfänglich versprochen habe. Der Hauptmangel eines bisherigen Materialismus, den Feuerbach schon mit eingerechnet, ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird. Nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus, der natürlich die wirkliche sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt, entwickelt. Feuerbach will sinnliche von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene Objekte, aber er fasst die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Wenn Natur dem Idealismus zu einem Nichtigen wird, ihr Ansichtsein zum Scheine herabsinkt, dann werden darin die Grundpositionen neuzeitlicher Erkenntnistheorie reflektiert. Bei Hegel und Marx liegt also eine praktische Verschlingung von Subjektivismus und Objektivismus vor. Sofern die Menschen in ihrer Tätigkeit auf ein unabhängig von ihnen existierendes Material verwiesen sind, verhalten sie sich als Sensualisten. Also nichts ist im Intellekt, was nicht vorher in den Sinnen war, wie John Locke formulierte. Aber umgekehrt ist auch nichts in den Sinnen, was nicht vorher, antizipativ, vorher im Intellekt war oder wie Marx sich ausdrückt. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das bei Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell, vorhanden war. Alfred Schmidt hat bei dem sowjetischen Psychologen Rubinstein die Übertragung dieser Einsicht auf die Wahrnehmung entdeckt. Und das ist sehr instruktiv für diesen Zusammenhang, auch der Erkenntnistheorie. Die gesellschaftliche Praxis verwandelt die Natur und erzeugt das gegenständliche Sein der vermenschlichten Natur. Damit ruft sie neue Formen der spezifisch-menschlichen Wahrnehmung hervor. Teilweise entwickelt sie diese. Die spezifisch-menschliche Form der Wahrnehmung sind nicht nur Voraussetzungen der spezifisch-menschlichen Tätigkeit, sondern auch ihr Produkt. Und das ist noch zu kommentieren von Schmidt, wie die Menschen in ihrer Praxis nicht bei der sich darbietenden Unmittelbarkeit des Naturseins beharren, sondern zu seiner vermittelteren industriellen Aneignung übergehen. So bleiben sie auch nicht beim sinnlich konkreten Wissen stehen, wie die Wahrnehmungen es liefern, sondern gehen zum begrifflichen Wissen über, das tiefere Wirklichkeitsschichten erschließt und sich somit als konkreter erweist als das sinnliche Wissen, das seiner Form nach farbig und lebendig, inhaltlich dagegen arm an Bestimmung und daher abstrakt ist. Hier ist von Gedankenkonkretum die Rede, das Marx modifiziert von Hegel übernimmt, nur dass das Resultat des Aufstiegs vom Abstrakten zum Konkreten dann nicht als Demiurg des Wirklichen gilt, wie es bei Hegel Marx zufolge der Fall ist. Die Bewegung der Kategorien ist also nicht auch die der reproduzierten Wirklichkeit. Die Formulierung stammt aus dem Methodenkapitel der Kritik der politischen Ökonomie. Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozess der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt. Obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauung und der Vorstellung ist. Nicht, das ist ja bekannt, dass es unterschiedliche Begriffe von abstrakt und konkret gibt. Nicht? Alltagssprachlich sagt man immer, die handfesten, handgreiflichen Dinge, die seien das Konkrete und die Begriffe seien dann das Abstrakte. Bei Hegel, von dem diese Umdrehung stammt, dreht sich das ja um, weil es auf die Gedanken bezieht. Nicht? Der abstrakteste ist der einfachste Gedanke und der konkrete ist dann der komplexeste Gedanke. Dementsprechend ist also das Konkrete dann von concrescere, im Lateinischen kommt das ja, nicht, das Zusammengewachsene ist, das Zusammengewachsene von vielen Bestimmungen. Die begriffene Welt ist daher für Marx auch nicht, wie bei Hegel, erst das Wirkliche. Der Gang des Begriffs erzeugt seinen Gegenstand nicht. Marx sagt dann auch, Hegel geriet auf die Illusion, das Reale als Resultat des sich in sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen, während die Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das Denken ist, sich das Konkrete anzueignen, ist als ein geistig Konkretes zu reproduzieren. Keineswegs aber der Entstehungsprozess des Konkreten selbst. Das besagt nicht, soweit folgt Marx auch Hegel, dass der Erkenntnisprozess nur eine Reproduktion der materiellen Verhältnisse wäre. Er bestreitet nicht, dass die materielle Produktion und damit die Erkenntnisprozesse, die von ihr vorausgesetzt sind, diese materiellen Verhältnisse in hohem Grade auch bestimmen. Der Produktionsprozess ist ja auch schon in seiner Zeit weitgehend bestimmt von den Naturwissenschaften, die seit der Renaissance zunehmend Gesetzeserkenntnis liefern, sodass der Produktionsprozess im zunehmenden Maße zur Anwendung naturwissenschaftlicher Einsichten geworden ist, wobei die individuelle Leistung in ihrer Bedeutung zeitweilig zurücktrat. Marx schreibt dazu, die Scheidung der geistigen Potenzen des Produktionsprozesses von der Handarbeit und die Verwandlung derselben in Mächte des Kapitals über die Arbeit vollendet sich, wie bereits früher angedeutet, in der auf Grundlage der Maschinerie aufgebauten großen Industrie. Das Detailgeschick des individuellen, entleerten Maschinenarbeiters verschwindet als ein winzig Nebending vor der Wissenschaft, den ungeheuren Naturkräften und der gesellschaftlichen Massenarbeit, die im Maschinensystem verkörpert sind und mit ihm die Macht des Meisters, Master, bilden. Das ist aus dem Kapital. Nicht? Man sieht, dass da schon Momente der Dialektik der Aufklärung vorweggenommen sind. Und auch Peter Bulthaupt fängt ja in seiner Arbeit über die Naturwissenschaften damit an, diese Arbeitsteilung auch zu thematisieren. Nicht? Also die Aufblätterung der Wissenschaft in immer mehr Wissenschaften. Nicht? Also früher hatte man ja immer den Witz gemacht, nicht? Die Wissenschaften wissen über immer weniger, immer mehr, nicht? Bis sie über nichts alles wissen. Nicht? Marx zeigt anhand der Entwicklung der Naturalform des fixen Kapitals, das er vom zirkulierenden Kapital unterscheidet, wie sich allgemeines gesellschaftliches Wissen mit der materiellen Produktion konfirmiert. Die Entwicklung, das ist also aus dem Rohentwurf, also aus den Grundrissen, die Entwicklung des Kapitalfix zeigt an, bis zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, Knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des General Intellect gekommen und ihm gemäß umgeschaffen sind. Bis zu welchem Grade die gesellschaftlichen Produktivkräfte produziert sind, nicht nur in der Form des Wissens, sondern als unmittelbare Organe der gesellschaftlichen Praxis, des realen Lebensprozesses. Das besagt auch, dass die Erkenntnis von der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Arbeit übergriffen wird. Vom späten Marx her wird dadurch auch die zweite Feuerbach-These in einem Aspekt konkretisiert, in dem der Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Industrie beleuchtet wird. Sie lautet, die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, it est Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens, das von der Praxis isoliert ist, ist eine rein scholastische Frage. Zur Praxis gehört also in diesem Zusammenhang nicht nur die Totalität des Lebensprozesses der Gesellschaft, sondern auch die Industrie im engeren Sinne, wie auch die naturwissenschaftlichen Experimente. Horkheimer hatte diese ebenfalls als wesentliches Moment angesehen und Schmidt zitiert ihn, die Beziehung von Hypothesen auf Tatsachen vollzieht sich schließlich nicht im Kopf des Gelehrten, sondern in der Industrie. Auch findet Schmidt passende Lenin-Zitate und weiß angesichts dessen, dass Praxis als Wahrheitskriterium und Grundlage der Erkenntnis in marxistische Lehrbücher eingewandert ist. Aber das mache nur Sinn, jetzt so Schmidt, wenn Praxis einmal nicht pragmatistisch missverstanden wird, zum anderen, wenn nicht vergessen wird, dass die erkenntnistheoretische Rolle der Praxis keineswegs darin erschöpft, gewissermaßen als einen der Theorie äußerliches Anhängsel, rückwirkend die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung von Denkinhalt und Gegenstand festzustellen, sondern dass die Praxis überhaupt nur Wahrheitskriterium sein kann, weil sie als ein geschichtliches Ganzes die Gegenstände der normalen menschlichen Erfahrungen konstituiert, wesentlich ihrer inneren Zusammensetzung beteiligt ist. Die sinnliche Welt ist also auch Produkt der Industrie, natürliches Material, das über eine Betätigung in der Natur in Organe des menschlichen Willens verwandelt wurde. Oder wie Marx sich ausdrückt, die Arbeit hat sich mit ihrem Gegenstand verbunden. Sie ist vergegenständlicht und der Gegenstand ist verarbeitet. Was auf Seiten des Arbeiters in der Form der Unruhe erschien, erscheint nun als ruhende Eigenschaft in der Form des Seins auf Seiten des Produkts. Er hat gesponnen und das Produkt ist ein Gespinst. Hier ist mal ausnahmsweise beim Spinnen nicht der Mensch gemeint, der manchmal auch spinnt, nicht? Und von seinen Hirngespinsten, sondern das ist jetzt im buchstäblichen Sinne mal gemeint. Die gegenständliche Welt ist eine Einheit eines materiellen Substrats, das ohne Zutun des Menschen vorhanden ist und formierender Arbeit. Hier sieht Albert Schmidt rechtens eine bis dahin vernachlässigte Beziehung von Kant und Marx, die bei allen der kritischen Theorie sich zurechnenden Theoretiker von Karl-Heinz Haag bis Bulthaupt fruchtbar gemacht wird. In dieser Vorlesungsreihe zur kritischen Theorie der Naturwissenschaften sind schon Beiträge angekündigt, die einmal von der Seite der Naturwissenschaften, dann von der Seite der politischen Ökonomie und dessen Naturbegriff weitere Elemente hinzufügen werden. Jetzt soll es allerdings darum gehen, einen Bezug von Marx zur Tradition von Erkenntnistheorie herzustellen, wie sie von Kant begründet ist. Diesen Weg hat Schmidt durchaus eröffnet und durchweg laborieren kritische Theoretiker, die sich mit Naturwissenschaften beschäftigen, dort weiter, wo er grundlegend dafür war. Den Bezug zu Kant stellt Schmidt bereits her. Ganz wie bei Kant lassen sich auch bei Marx Form und Materie der erscheinenden Welt nur in abstracto, nicht aber real trennen. Wie bei Kant, und das ist letztlich der Grund, weshalb es sinnvoll ist, bei einer Erörterung der marxischen Dialektik auf die kantische Konstitutionsfrage zu verweisen, bleiben auch bei Marx Form und Materie aneinander äußerlich. So verschieden von Kant Marx im Übrigen auch ihre Wechselbeziehung bestimmt. Was bei Kant transzendentale Affinität heißt, die subjektive Geformtheit des sinnlichen Materials, also subjektive Zweckmäßigkeit wird es dann in der Urteilskraft heißen, und dessen zunächst chaotischen Charakter unterstellt, ist bei Marx im Kapital die gesellschaftliche Geformtheit einer selbst bereits geformten Natur. Der Mensch kann in seiner Produktion nur verfahren wie die Natur selbst, das heißt nur die Form der Stoffe ändern. Die Frankfurter Diskussionen drehten sich so denn auch um eine Triade von Kant, Hegel und Marx, die jeweils zur Korrektur oder Erläuterung gegeneinander gewandt wurden. Hierbei unterscheiden sich die Deutung des Begriffs des Dings an sich bei Kant. Marx nimmt hierbei, und hier sind auch die Ursprünge der negativen Dialektik Adornos zu erkennen, einen schwer zu fixierenden Ort zwischen Kant und Hegel ein. Die Kritik an Hegels Identität von Subjekt und Objekt hatte Marx zu Kant zurückgeführt. Ohne dass er das materielle Sein, das mit dem Denken nicht identische Sein, als unerkennbares Ding an sich auftreten zu lassen. Die transzendentale Apperzeption bei Kant sollte ein für alle Mal erklären, wie es zu einer einheitlichen Erfahrungswelt komme. Dagegen wendet Marx die hegelische Einsicht, dass Subjekt und Objekt in wechselnde Konstellationen treten, so wie sich bei Marx die Arbeit in verschiedenen Arbeitsprodukten vergegenständigt, ohne jedoch identitätsphilosophisch in einer Einheit aufzulösen. Insofern die Welt menschliches Produkt ist, bei Hegel ist das fast so, weil auch die Sprachpraxis die Welt insgesamt zum Produkt des Geistes gemacht wird, weil es also ein menschliches Produkt ist, ist sie für Marx durchaus erkennbar. Aber es gibt da nur eine relative, keine absolute Grenze. Das unterscheidet sich nun von der englischen Kritik des Ding an sich, der das Problem von einem Prinzipiellen zu einer Frage des wissenschaftlichen Fortschritts machte. Da ja auch entscheidende Elemente der Theorie Marxens vorkommen, musste auch Schmidt auf die Differenz der englischen Theorie zu Marx eingehen. Ich beschränke mich erstmal nur auf eine Differenz, die sich am Ding an sich Problem zeigt. Engels macht es sich, das Ding an sich Problem verkennend, zu einfach. In seiner Feuerbach-Schrift schreibt er, das ist ein sehr berühmtes Zitat, das in Frankfurt immer sehr oft diskutiert wird, nicht? Mit Alfred Schmidt und Hans-Jürgen Krahl und so, die haben da alle an dieser Diskussion teilgenommen damals. Die schlagendste Widerlegung dieser wie aller anderen philosophischen Schrullen ist die Praxis, nämlich das Experiment und die Industrie. Wenn wir die Richtigkeit unserer Auffassung eines Naturvorgangs beweisen können, indem wir ihn selbst machen, ihn aus seinen Bedingungen erzeugen, ihn obendrein unseren Zwecken dienstbar werden lassen, so ist es mit dem kantischen unfassbaren Ding an sich zu Ende. Die im pflanzlichen und tierischen Körper erzeugten chemischen Stoffe bleiben solche Dinge an sich, bis die organische Chemie sich ein nach dem anderen darzustellen anfing. Damit wurde das Ding an sich ein Ding für uns. wie zum Beispiel der Farbstoff des Krebs, das Alizarin, das wir nicht mehr auf dem Felde in den Krebswurzeln wachsen lassen, sondern aus Kohlenteer weit wohlfeiler und einfacher herstellen. Sozialgeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich war das übrigens von großer Bedeutung, wenn so etwas geschah, dass man Dinge, die man normalerweise in einem bestimmten Land nur anbauen konnte, plötzlich chemisch herstellen konnte. Das führte natürlich zum Bankrott der dortigen Landwirtschaft und Industrie. Da gibt es viele Beispiele für Südamerika beispielsweise. Bei Kant war nun gar nichts zu bezweifeln, dass er wissenschaftlichen Fortschritt, neue Erkenntnisse, die in Diskontinuität zum Bekannten stehen, für möglich hielt. Er würde aber Engels entgegnen, dass wenn zu seiner Zeit das Alizarin noch nicht technisch herstellbar ist, es deswegen noch lange kein Ding an sich sei. Kant untersucht ja auch gar nicht die Gewinnung einzelner naturwissenschaftlicher Erkenntnis von einzelnen Gegenständen, sondern die Form der Verfahrensweise des Denkens, um überhaupt Erkenntnisse zu gewinnen. Die Dinge an sich selber betrachtet, entziehen sich nicht temporär, sondern prinzipiell der Erkenntnis, weil die Formen der Erkenntnis Raum und Zeit und Kategorien Bedingungen der Erkenntnis und dessen Gegenstände sind, ohne die wir gar nichts erkennen. Ohne subjektive Zutat können wir Kant zufolge gar nichts von den Dingen prädizieren. Was sie unabhängig von Anschauung und Denktätigkeit sind, können wir gar nicht wissen. In der Dialektik der Natur geht Engels weiter und erklärt, dass es Dinge gar nicht gibt, wenn wir uns nicht mit ihnen beschäftigen. Auch für Hegel war das Ding an sich, was übrig bleibt, wenn wir davon abstrahieren, was wir daran erkennen. Also nichts. Karl-Heinz Haag, der hier auch schon erwähnt wurde, das Buch, wenn man es noch erwischt in dieser Form, das ist eine schöne Ausgabe, kann man das nehmen. Es gibt es aber auch schon als E-Book und in anderer Form dann auch in einer neueren Auflage. Da ist der eine Tippfehler dann sogar korrigiert, der da drin war. Da war Karl-Heinz Haag sehr sauer, dass da noch ein Tippfehler drin war. Hat sich so viel Mühe gegeben, 11 Jahre lang hat er an diesem Buch da geschrieben. Aber er führt das jetzt nun aus. Der unaufhebbare Gegensatz beider, den Kant statuierte, reduziert sich auf den von Engels proklamierten Unterschied zwischen Erkanntem und noch nicht Erkanntem. Mit der positivistischen Bestreitung von Dingen an sich, die sie bekämpft, stimmt diese Reduktion darin überein, dass auch sie die Existenz von Unerkennbaren nicht duldet. Das rein materialistisch gedachte Ansichtsein der Natur soll in erkennbare Materie aufgehen. Für Lenin haben alle Phänomene, von den einfachsten stofflichen Gebilden bis hinauf zum Menschen, ihr Wesen in der Materie als im ursprünglich Gegebenen. Das aber hat zur Konsequenz, dass Lenin, der in der Bestimmung des Ansichtsseins von Welt den Materialismus von Mach nur radikalisiert, wie dieser unerklärt lassen muss, wodurch Natur eine an sich selber geformte Natur ist. Seine Einsicht in die Notwendigkeit an sich bestimmter Dinge als der realen Basis einer objektiven Welt wird pervertiert durch das, was er nicht erkennt. Die logische Unmöglichkeit einer rein materialistischen Naturerklärung. Sie lebte von einem Dogma, der These von Engels, dass die objektive Welt sich begreifen ließe aus einer nach Gesetzen der Dialektik bewegten Materie. Das war die Position eines um seine Prämissen verkürzten Idealismus. Einer Dialektik, die alle erkennbaren Phänomene für autonome Setzungen der Materie hielt. Hielt Lenins materialistische Reduktion des Verhältnisses von Erscheinung und Ansicht der Dinge auf das von Erkannten und noch nicht Erkannten, setzt wissenschaftliche Erkenntnis absolut. Nicht weniger als die Verwerfung der Dinge an sich durch Ernst Mach. Hier wie dort soll die seiende Natur aufgehen in ihrer Bestimmung durch die Wissenschaften. Einzig mit der Differenz, dass Macht in den fixierten Gegenständen nur Relatives anerkennt, funktionale Abhängigkeiten von Elementen, während Lenin glaubt, der Prozess naturwissenschaftlicher Erkenntnis führe zum Ansichtsein der Dinge. Ja, das ist noch, also das ist die Empiriokritizismus-Schrift von Lenin, die hauptsächlich da Engels Feuerbach-Schrift da heranzieht, um diese Problematik aufzureißen. Kant hätte angesichts dessen betont, dass Freiheit dann nicht zu retten wäre. Und die Freiheit, das Vermögen, Zwecke zu setzen, die nicht von Natur aus gegeben sind, ist auch für die naturwissenschaftliche Erkenntnis eine notwendige Voraussetzung. Und so ist auch bei der Marx-Deutung nur noch der kritische Weg offen. Einige andere Sachen, die ich noch vorbereitet habe, lasse ich tun, ist weg. Sonst sitzen wir heute morgen früh noch hier.